Kundgabe 5546. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.12.1952. Geistiger Zwang. Dogmen. Wahrheit. Die geistige Freiheit muss gewahrt bleiben. Es darf der Mensch nicht gezwungen werden, seine Gedanken in dieser oder jener Richtung zu bewegen. Es muss ihm freistehen, einer Geistesrichtung sich anzuschließen. Dann erst wird mein Wille erfüllt. Denn es geht um die freie Willensentscheidung, die jeder Mensch von selbst fällen muss, ohne irgendwie zwangsweise beeinflusst worden zu sein. Darum werde ich nie und nimmer einen Glaubenszwang gutheißen, der sich durch Dogmen äußert, der die Menschen unfrei macht in ihrem Denken und ihnen jede Möglichkeit nimmt, zu prüfen und zu wählen. Es wird der Mensch dadurch in ein bestimmtes Denken getrieben und kommt nun zu völlig falschen Folgerungen, wenn von falschen Voraussetzungen ausgegangen wird. Er kann schwerlich zur Wahrheit gelangen, die nur der Mensch gewinnt, der sie ernstlich begehrt. Im Erdenleben wird dem Menschen die Wahrheit nahegebracht, weil er denkfähig ist und sein Wille allein entscheidet, ob er recht denkt. Er kann sich in rechtem Denken bewegen, muss aber immer selbst tätig sein, das heißt, er muss zu allem, was ihm von außen nahegebracht wird, selbst Stellung nehmen. Und das erfordert eigene Verstandestätigkeit und, was noch wichtiger ist, Wahrheitsverlangen, das heißt, den Willen, nur im rechten Wissen zu stehen. Dieser Wille wird unbedingt von mir respektiert. Ihm wird stets entsprochen werden, weil ich, als Selbstwahrheit, meinen Geschöpfen auch mich selbst nahebringen will. Ich kann aber niemals die Wahrheit einem Menschen zuleiten, der nicht danach verlangt, der nur immer annimmt, was ihm von außen zugetragen wird. Jeder Mensch muss selbst prüfen, denn ebenso gut kann ihm etwas Irriges unterbreitet werden als Wahrheit. Und es ist der Mensch selbst verantwortlich, wofür er sich entschließt. Es ist ein irriger Einwand zu sagen, dass die Mehrzahl der Menschen nicht prüfungsfähig sei. Der Verstand allein ist nicht maßgebend, wohl aber der Wille, im rechten Denken zu stehen. Und dessen Verstand wird sich dann auch bejahend oder verneinend einstellen, weil ich selbst mich dann einschalte, wenn der Mensch nach der Wahrheit verlangt. Dagegen kann hochentwickeltes Verstandesdenken leicht dem Irrtum verfallen, wo nur der Verstand und nicht das Herz und der Wille der reinen Wahrheit zugewandt sind. Und darum ist es nicht recht, ohne Prüfung ein Wissen anzunehmen, ohne Prüfung Lehren anzuerkennen und ohne Prüfung sich für eine geistige Richtung zu entscheiden. Was schon daraus hervorgeht, dass nicht nur eine Geistesrichtung besteht, sondern immer wieder davon abzweigende es bestätigen, dass eine Prüfung vorgenommen werden muss, in welcher Geistesrichtung die Wahrheit zu finden ist. Denn jeder Vertreter seiner Geistesrichtung hat sich verstandesmäßig dafür entschieden, aber keine Garantie, ob es die Wahrheit ist, wenn er nicht sich selbst damit ernstlich auseinandersetzt, und zwar mit dem Anruf meiner Unterstützung durch meinen Geist. Wer diesen Weg wählet, der kann sicher sein, dass ihm die reine Wahrheit zugeführt wird. Und er wird sie auch innerlich überzeugt als solche vertreten können. Es ist aber jede einzelne Seele verantwortlich für ihre Entscheidung. Und wie ihr Wille ist, so ist auch das Ergebnis. Solange aber die Menschen in eine bestimmte Gedankenrichtung gedrängt werden, solange sich Einzelne für berufen halten, den Mitmenschen ein Wissen zu unterbreiten, das sie selbst als Wahrheit anerkannt sehen wollen, das sie aber selbst ablehnen würden bei ernster Prüfung, so lange sieht es schlimm aus unter den Menschen. Denn nur die Wahrheit verhilft zum Ausreifen der Seelen. Nur durch die Wahrheit können sie zu mir gelangen und nur durch die Wahrheit frei werden von der Sünde und ihren Folgen. Denn die Wahrheit ist von mir und führt wieder zu mir zurück. Was aber nicht von mir ist, was bei rechter Prüfung als Irrtum zu erkennen ist, das ist von meinem Gegner. Und dieser wird euch wahrlich nicht verhelfen zur Seligkeit. Er wird euch nicht zu mir führen. Er sucht euch abzudrängen, euren Geist zu verdunkeln und euch sich selbst hörig zu machen. Die Wahrheit allein macht selig. Und die Wahrheit könnet ihr nur haben, wenn ihr mich selbst darum angeht. Wenn es euch darum ernst ist, von mir die Wahrheit zu erlangen. Dies setzt aber immer euer eigenes Zutun voraus. Und niemand kann für euch die Verantwortung tragen. Niemand kann euch die Entscheidung abnehmen, die ihr um eures Seelenheiles willen selbst fällen müsstet. Amen.